Good morning. Guten Morgen. Colossians 1:11 in the Passion. Kolosse 1, Vers 11 in der Passion. And again he continues to say that he prays or expresses his desire. Und wieder sagt er, dass er betet oder seinen Wunsch ausdrückt. That you would be energized with all his explosive power. Und wir beten, dass ihr mit all seiner explosiven Kraft durchströmt werdet. Interesting, huh? He uses the word explosive power. Interessant, oder? Er verwendet den Ausdruck explosive Kraft. You know, it's really interesting. Das ist wirklich interessant. Because do you know what the original Greek uses for what the Passion says explosive power? Denn weißt du, was im Originalgriechischen für explosive Kraft steht? It actually uses a word that means literally explosive power. Es verwendet ein Wort, das genau das bedeutet. Explosive Kraft. It means dynamis, where we get our word dynamite from. Dynamite is an explosive power. Das Wort heißt Dynamis, wovon wir Dynamit ableiten, und das ist wirklich eine explosive Kraft. So, if you really think about this, Paul says that you Christians should walk in a power that's explosive. Wenn du darüber nachdenkst, sagt Paulus, dass du als Christ in einer Kraft leben sollst, die explosiv ist. And that kind of power is supposed to energize you. Und diese Art von Kraft soll dich beflügeln. If I put a dynamite stick behind you and light it, I tell you, you will run faster than you've ever ran. Wenn ich hinter dir eine Dynamitstange anzünde, ich sag dir, dann rennst du schneller als je zuvor. Because of the dynamite explosive power. Wegen der Dynamis. Explosiven Kraft. And Paul said, it's that kind of power that's supposed to energize us. Paulus sagt, diese Art von Kraft soll uns Energie geben. Do you know, I don't get offended, people. Bitte seid nicht beleidigt. But the truth is, a true Christian should never need energy drinks. Aber die Wahrheit ist, dass echte Christen nie energy drinks brauchen sollten. I'm forbidden to drink energy drinks. Mir wurde verboten, energy drinks zu trinken. Not by God. Nicht von Gott. But by my wife. Sondern von meiner Frau. My wife says that her husband cannot drink energy drinks. Meine Frau sagt, dass ihr Mann keine energy drinks trinken kann. Because if he would, it would look like the rest of the world is in slow motion. Denn wenn er es täte, sehe es aus, als liefe der Rest der Welt in Zeitlupe. But you know, there is an incredible explosive power that is already yours. Aber weißt du, es gibt eine herrliche explosive Kraft, die bereits dir gehört. And it's supposed to energize you. Und die dich durchströmen soll. Ah, Reinhard, I feel no energy. Ah, Reinhard, ich habe gefühlt keine Energie. I'm so tired. Ich bin so müde. It's so easy for you to say. Du kannst das so einfach sagen. Let me tell you how it works. Lass mich dir erklären, wie es funktioniert. It's called faith. Es nennt sich Glaube. So what happens? Was passiert also? Our body says, oh, I have no energy. Dein Körper sagt, oh, ich habe keine Energie. That's the actual feelings that we have physically. Das ist tatsächlich, was wir körperlich spüren. So immediately this communication is trying to go to our heart. Sofort versucht diese Information in unser Herz zu gelangen. In our heart we receive and we accept this information. In unserem Herzen empfangen und akzeptieren wir diese Information. Ah, oh, I'm so tired, I have no energy. Ah, oh, ich bin so müde und habe keine Energie. I can't go to the prayer meeting today, I can't love other people, I can't serve others. Ich kann nicht zum Gebetstreffen gehen, ich kann andere nicht lieben oder ihnen dienen. So we allow our body to control our heart, which becomes a vicious cycle. Wir erlauben unserem Körper also unser Herz zu kontrollieren, woraus ein Teufelskreis entsteht. Because physically you feel tired, but in your heart you now even fortify that belief. Denn körperlich fühlst du dich müde, aber in deinem Herzen verstärkst du diesen Glauben jetzt noch. So what would happen? Was würde also passieren? If when these feelings come to you, wenn du, sobald diese Gefühle aufkommen, you would just calm your heart. Einfach dein Herz zur Ruhe bringen würdest, and you would simply say, und einfach sagen würdest, Jesus, I thank you so very much. Jesus, ich danke dir so sehr. For the explosive power that is energizing me right now. Für die explosive Kraft, die mir genau jetzt Energie gibt. Lord, you say in your word that I'm supposed to be energized by that power. Herr, du sagst in deinem Wort, dass ich von dieser Kraft durchströmt und beflügelt werden soll. Right now, I reject that feeling of weakness and tiredness. Ich weise hier und jetzt das Gefühl der Schwäche und Müdigkeit zurück. And I receive by faith. Und ich empfange im Glauben that explosive power for me to be energized. Diese explosive Kraft, um mit Energie durchströmt zu werden. And then you have to see yourself in your heart full of strength and energy. Und dann musst du dich selbst in deinem Herzen voll von Kraft und Energie sehen. It works. Es funktioniert. Whatever be appropriate by faith that belongs to us works. Was immer uns gehört, wenn wir es im Glauben ergreifen, es funktioniert. Paul said to the Ephesians in chapter 1. Paulus schreibt an die Epheser in Kapitel 1. That they may have the eyes of their hearts opened or enlightened. Dass die Augen ihres Herzens geöffnet oder erleuchtet sein mögen. So that they could see the incredible power that works in them. Damit sie die herrliche Kraft erkennen, die in ihnen am Werk ist. There is an explosive power that's already inside of you. It's called the Holy Spirit. Es gibt eine explosive Kraft, die bereits in dir ist. Sie heißt Heiliger Geist. And by appropriating faith, this power will begin to energize you. Und durch nehmenden Glauben wird diese Kraft anfangen, dich zu durchströmen. So, you have to choose. Du musst dich entscheiden. Are you going to allow your physical instinct and your physical feelings and senses to control you? Wirst du deinem körperlichen Empfinden und Sinnen erlauben, dich zu kontrollieren? Or you're gonna rise up and you're gonna say, thank you, Jesus. Oder wirst du dich erheben und sagen, danke, danke, Jesus. For the explosive power that's inside of me. Für die explosive Kraft, die in mir ist. I receive it, I grab it right now. Ich empfange und ergreife sie jetzt. And then you close your eyes and in your heart you see yourself full of power and strength and energy. Dann schließt du deine Augen und siehst dich in deinem Herzen voll mit Kraft und Energie. And this is not a mind over matter imagining, trying some things to imagination. Das ist nicht irgendeine Einbildung oder Wunschdenken. No, it's a biblical truth. Es ist eine biblische Wahrheit. Bible says that this dynamis explosive power is inside of you. It's a truth. Die Bibel sagt, dass die dynamis explosive Kraft in uns ist. Das ist die Wahrheit. We just have to learn by appropriating faith to connect with the power that's already inside of me. Wir müssen nun lernen, uns durch nehmenden Glauben mit dieser Kraft zu verbinden, die in uns ist. Look, he says you should be energized with that kind of power. Schau, er sagt, diese Kraft soll dich beleben. And then he says, from the realm of his magnificent glory, filling you with great hope. Dann sagt er, aus dem Reich seiner grandiosen Herrlichkeit, die euch mit großer Hoffnung erfüllt. You see, that incredible power, it comes from the realm of his incredible glory. Siehst du, diese herrliche Kraft kommt aus dem Reich seiner grandiosen Herrlichkeit. And listen, God's glory is God's goodness. Und hör zu, Gottes Herrlichkeit ist seine Güte. So God's goodness has released his power. Gottes Güte hat also seine Kraft freigesetzt. Connect and appropriate. Zapfe sie an und ergreife sie. Look what Paul said in Ephesians 6. Schau, was Paulus in Epheser 6 sagt. So funny that so many Christians have such a big teaching and theology on the spiritual warfare in Ephesians 6. Es ist schon lustig, wie viele Christen eine riesige Lehre und Theologie über geistlichen Kampf auf Epheser 6 aufbauen. Be careful, don't drop your arm. The devil. Sei vorsichtig, lass deine Rüstung nicht in die Hände des Teufels fallen. But what's the very first thing that Paul even said in verse 10? Aber was ist das Erste, was Paulus in Vers 10 überhaupt sagt? Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the dynamis, in the explosive might of his power. Schließlich werdet stark im Herrn und in der dynamis, der explosiven Macht seiner Stärke. If you really want to believe in spiritual warfare, it all starts with you being empowered. Wenn du wirklich an geistlichen Kampf glauben willst, dann fängt alles damit an, dass dir Macht gegeben wurde. And the devil made powerless. Und der Teufel entmachtet wurde. That's my spiritual warfare. Das ist mein geistlicher Kampf. So I had to learn to live by this explosive power, be energized by it. Ich muss also lernen, aus dieser explosiven Kraft heraus zu leben und von ihr durchströmt zu werden. When I was young, we used to sing this song. Als ich jung war, sangen wir dieses Lied. Let the weak say I am strong. Lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Let the poor say, I am rich. Lass den Armen sagen, ich bin reich. You know, that's actually quoted from the scriptures. Und das ist tatsächlich aus der Bibel zitiert. So why do you declare what your body says instead of declaring what the Bible says? Warum bekennst du das, was dein Körper sagt, statt das, was die Bibel sagt? So begin to say thank you for the explosive power of the Holy Spirit. Also fang an, für die explosive Kraft des Heiligen Geistes zu danken. This is my energy. Dass sie deine Energie ist. Make the lifestyle. Mach das zu deinem Lebensstil. It's gonna flow through you. Und sie wird durch dich fließen. Just be careful when other people touch you. Aber sei vorsichtig, wenn andere dich berühren. They might be knocked down by that power. Sie könnten von dieser Kraft umgehauen werden. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.